Kapitel 4. Ja, herzlich willkommen in Frankfurt. Herzlich willkommen bei uns in der FM-Bank. Frau Schenk begrüßt Per Rasmussen und lächelt ihn freundlich an. Guten Tag, Frau Schenk. Vielen Dank. Per verneigt sich leicht. Haben Sie schon gehört, was letzte Woche hier passiert ist? Vielleicht hat Ihr Freund, Herr Roth, fragt Frau Schenk, wenn Sie den Überfall meinen, ja, Herr Roth hat mir davon erzählt. Wirklich schlimm, das Ganze. Ja, aber zum Glück sind wir versichert. Und so viel Geld war es nun auch wieder nicht. So, jetzt mache ich Sie erst einmal mit Ihrer Kollegin bekannt. Das ist Frau Bille. Sie arbeitet an der Kasse. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Rasmussen. Auf gute Zusammenarbeit, sagt Christiane Bille. Ja, ebenfalls. Peer lächelt freundlich. Bitte kommen Sie, Herr Rasmussen. Ich zeige Ihnen jetzt Ihren Arbeitsplatz und in der Mittagspause gehen wir heute alle zusammen essen. Frau Schenk führt Peer in einen Raum weiter hinten. So, hier sitzen Sie zusammen mit Herrn Roth. Er kann Ihnen alles erklären. Dann bis später, meine Herren. Unsere Chefin regt sich über den Banküberfall ja nicht besonders auf, oder? Fragt Peer nach einer Weile. Meinst du? Claudius überlegt. Ja, vielleicht hast du recht. Sie war heute schon sehr cool.